Book 2 49 49 Olahraga Sport Kamu suka berolahraga? Treibst du Sport? Ja, saya harus bergerak. Ja, ich muss mich bewegen. Saya anggota perkumpulan olahraga. Ich gehe in einen Sportverein. Kami bermain sepak bola. Wir spielen Fußball. Kadang-kadang kami berenang. Manchmal schwimmen wir. Atau bersepeda. Oder wir fahren Rad. Di kota kami ada lapangan sepak bola. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. Di sana juga ada kolam renang dengan sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Dan di sana juga ada lapangan golf. Und es gibt einen Golfplatz. Ada apa di televisi? Was gibt es im Fernsehen? Sedang ada pertandingan sepak bola. Gerade gibt es ein Fußballspiel. Kesebelasan Jerman bermain melawan Inggris. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. Siapa yang menang? Wer gewinnt? Saya tidak tahu. Ich habe keine Ahnung. Sampai saat ini belum ada. Im Moment steht es unentschieden. Wasitnya datang dari Belgia. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Sekarang ada tendangan 11 meter. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Goal! 1-0. Tor! 1-0. Tor! 1-0.